1D. 1D. Немного практики. Задайте нужный вопрос на немецком языке, используя подсказки. Сначала прослушайте пример. Zunächst ein Beispiel. Kevin gibt Anna die Blumen. Кому? Wem gibt Kevin die Blumen? Теперь ваша очередь. Jetzt sind Sie dran. Kevin ist gestern angekommen. Когда? Wann ist Kevin angekommen? Kevin hat Blumen mitgebracht. Что? Was hat Kevin mitgebracht? Die Frauenkirche ist in München. Где? Wo ist die Frauenkirche? Die Miltons wohnen in Boston. Где? Wo wohnen die Miltons? Переведите. Bitte übersetzen Sie. Как мне попасть в центр? Wie komme ich ins Zentrum? Мне нужна машина на прокат. Ich brauche einen Mietwagen. Не могли бы вы мне помочь? Können Sie mir helfen? Могу ли я платить кредитной картой? Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Где я могу поменять деньги? Wo kann ich Geld wechseln? Примите участие в следующем диалоге. Слушайте русские подсказки и отвечайте по-немецки. Schön, dass Sie da sind. Legen Sie doch bitte ab. Спасибо. Danke. Я кое-что принес вам. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Oh, das ist aber nett von Ihnen. Vielen Dank. Darf ich mal kurz vorstellen? Meine Tochter Barbara. Рад познакомиться с вами. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Willkommen in Hamburg, Herr Sommer. Bleiben Sie lange bei uns? Нет, к сожалению, только 2 дня. Nein, leider nur 2 Tage. Потом мне придется уехать. Dann muss ich schon wieder zurück.